Being recorded. Wie heißen Sie? Ich heiße Petra Das Franke. Könnten Sie bitte den Nachname buchstabieren? Franke. Franke. Franke. Genau. Wie alt sind Sie? Ich bin 42 Jahre. Und wie groß sind Sie? Ja, ich bin 1,73. Und wie schwer sind Sie? 80 Kilo wiege ich zurzeit. Entschuldigen Sie, könnten Sie wiederholen? 80 Kilo. 80 Kilo. Und Frau Franke, was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Ja, wissen Sie, ich habe solche Bauchschmerzen. Das fing gestern, ja, gestern Nachmittag fing das eigentlich an, also so kurz nach dem Mittagessen. Wir hatten so schönen Kartoffelsalat mit viel Mayonnaise und gebratenen Fisch. Oh, und dann hatte ich mit einmal solche Bauchschmerzen. Und also, das strahlt bis in den Rücken rein und also. Und mir ist schlecht. Und also, jetzt kann ich überhaupt nichts mehr essen. Heute Nacht habe ich auch ganz schlecht geschlafen. Und ich habe so geschwitzt. Und oh, also mir geht's richtig schlecht. Und die Schmerzen sind richtig heftig, ja. Und haben die Schmerzen plötzlich oder langsam begonnen? Das hat Das ziemlich hat plötzlich ziemlich plötzlich angefangen. angefangen. Plötzlich nach dem Essen Ja. hat das begonnen. Und sind die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie auch wieder weg? Nee, die gehen überhaupt Die nicht gehen weg. nicht weg. Dauerhaft. Und wo genau sind die Schmerzen lokalisiert? Und Sie haben gesagt, dass die Schmerzen, ja, ich könnte es bitte nochmal wiederholen. Wo genau sind die Schmerzen lokalisiert? Naja, Aufgetreten? so oben im Bauch, so vielleicht, ich würde sagen, oberhalb vom Bauchnabel. Und also nicht unten im Bauch, so wie Periodenschmerzen oder so, sondern irgendwie weiter oben. Und ja, mir ist halt auch so schlecht. Und irgendwie, das strahlt so rundherum. Ich habe das Gefühl, dass es da überall rundherum richtig alles wehtut. Und können Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen Es drückt ganz drückend doll. oder drehend? Es drückt ganz Es drückt kräftig, ja. ganz drückende Schmerzen haben Sie. Und war Ihnen übel? Mir ist immer noch übel, Mir ist ja. immer noch übel, ja. Und müssen Sie sich erbrechen Ich oder muss, übergeben? nee, zum Glück nicht. Aber ich mag jetzt heute den ganzen Tag gar nichts essen. Und ja, wie gesagt, ich fühle mich wirklich. Ich fühle mich schlecht, ja. Und haben Sie Durchfall bemerkt? Nee, das nicht, aber ich muss, also ich habe ganz dolle Blähungen. Haben Sie etwas ausprobiert, um die Schmerzen zu lindern? Ja, ich habe ein Ibuprofen genommen und ja, dann hatte ich das Gefühl, dass es ein klein bisschen besser geworden ist. Besser Aber genommen. dann ist es wiedergekommen. Haben Sie die ähnliche Beschwerden früher gehabt? Oder ist das erste Mal? Ja, ich habe Ja, das kürzlich schon mal gehabt, vor ein paar Tagen. Da ist es aber von alleine wieder weggegangen. Das war auch nach dem Essen und. Also, aber so schlimm wie jetzt war das nicht. jetzt war das nicht. Aber Sie haben vor 3 Tagen noch Vor ähnliche vier Beschwerden, Tagen. oder? Vor Vor vier Tagen. vier Tagen. Vor 4 Tagen. 4 Tagen. Und Gibt es bestimmte Auslöser für Ihre Schmerzen? Ich habe ja gesagt, nach dem Essen. Nach dem Essen. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 vorbei 1 leichte und 10 unerträgliche Schmerzen sind? Also das sind schon sehr, sehr heftige Schmerzen. Ich würde Sehr sagen, heftig. acht, sowas würde ich sagen, ja. Acht. Und sind die Schmerzen mit der Zeit oder schlimmer geworden? Sie haben so Auf alle gesagt. Fälle ja. Und Sie haben aber nicht erbrochen. Nee. Nee, ja. Haben Sie Fieber bemerkt? Das nicht, also ich habe Das mich aber nicht. nicht gemessen, aber heute Nacht habe ich furchtbar geschwitzt. Geschwitzt. Und gibt es andere Beschwerden, die Sie hinzufügen möchten, Frau Franke? Mir langt es völlig, diese wahnsinnigen Bauchschmerzen. Ja, das ist. Bauchschmerzen. Und ich möchte noch eine weitere Frage stellen. Wie ist Ihr Appetit in letzter Zeit? In letzter Zeit habe ich eigentlich ganz gut gegessen, aber jetzt diese Tage, boah, nee, geht gar nichts. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zu genommen? Ich habe mich jetzt nicht Nicht gewogen in letzter Zeit. Und Sie haben gesagt, dass Sie nicht gut geschlafen haben Ja, ich gestern hatte solche besonders. Bauchschmerzen. Ich konnte nicht schlafen. Wegen Bauchschmerzen. Und haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß bemerkt? Ich habe gesagt, dass ich heute Ich habe Nacht so gesagt, dass ich geschwitzt heute habe. Nacht so geschwitzt habe. Geschwitzt. Und habe Probleme beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Ich habe gesagt, dass ich, Ich habe gesagt, dass ich so Blähungen habe. Und gibt es in Ihrer Krankengeschichte wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ja, also ich Ja, habe ein also bisschen ich habe hohen Blutdruck und ja, auch die Blutfettwerte sind wohl ein bisschen hoch. Und ja, womit ich mich schon viele Jahre rumquäle, ich habe Migräne. Und dann geht es mir auch ziemlich schlecht. Haben Sie Leiden an Bluthochdruck und Nur halt so Fettwerte? Cholesterin erhöht. Cholesterin. Seit wann? Aber haben Sie? Also noch nicht lange, vielleicht so 4, 3, 4 Jahre. Vorher hat man das gar nicht 30. festgestellt. Gar nicht festgestellt. Sie haben 30 Jahre gesagt, oder? 3, 4 Jahre. Seit 4 Jahren. Bluthochdruck und ja, Hyperlipidämie. Und seit langem leiden Sie unter Migräne. Ja, das fing in der Pubertät an. Und wurden Sie schon mal operiert? Ja, als Kind habe ich die Mandeln rausbekommen. Und nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie die heißen. Also gegen die Migräne nehme ich natürlich was. Und dann habe ich auch für den Blutdruck habe ich auch Tabletten, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie die heißen. Die liegen zu Hause auf dem Tisch, aber ich weiß jetzt nicht, wie die. Haben Sie Medikamentenliste nicht dabei, oder? Nee, ich habe die jetzt, weil ich Mhm. solche Schmerzen hatte, bin ich einfach schnell losgelaufen. Und ich möchte Ihnen eine weitere routinemäßige Frage stellen. Rauchen Sie oder haben Sie geraucht? Ah, ich rauche schon ein Päckchen am Tag, würde ich sagen, ja. Können Sie wiederholen? Entschuldigen Sie. Eine Schachtel Zigaretten am Tag rauche ich wohl, ja. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke abends gern so 2 Flaschen Bier und wenn es mal was zu feiern gibt, wird es natürlich auch mal mehr. Und dann haben wir auch, ja, dann trinken wir auch mal einen Schnaps oder einen kurzen oder so. Konsumieren Sie Drogen oder haben Sie früher Kontakt zu Nee, Drogen das habe ich gehabt? nie probiert. Nie probiert. Und reagieren Sie allergisch auf bestimmte Medikamente oder Lebensmittel auch? Ich habe so ein bisschen Heuschnupfen. Heuschnupfen. Seit wann haben Sie? Ja, also seit 10 Jahren ungefähr ist es aufgetreten. Ja, und sind Ihre Eltern noch am Leben? Meine Eltern leben noch, ja. Und sind Sie gesund? Ja, die haben das, was Ja. alle haben. Bisschen hohen Blutdruck und bisschen hohe Blutfettwerte. Die nehmen alle Tabletten. Ihre Mutter oder Ihr Vater? Beide. Beide. Beide. Hochdruck und Blutfettwerte. Und sind Sie oder haben Sie Geschwister? Einen Bruder habe ich ja. Bruder. Ist er noch gesund? Nee, der hat Leberprobleme, der hat richtig viel getrunken, ja. Und der hat ganz große Leberprobleme und hat auch so Wasser im Bauch und so, also dem geht es schlecht, ja. Der ist 8 Jahre älter als ich. Und sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, klar. Und was machen Sie währenddessen? Ich Ich arbeite arbeite. in einem Labor, in so einem Farbenlabor von so einer Farbenfabrik. Da machen wir so Qualitätskontrollen und so. Arbeiten Sie im Labor? Und haben Sie Haustiere? Nee, das haben wir nicht. Und ja, meine alle Frage habe ich gestellt. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kann ich nochmal hier notieren. Wüsste nicht, also ich habe Ihnen ja gesagt, was für Schmerzen ich habe und also sonst könnte ich eigentlich nichts dazu sagen. Sie haben mich ja auch schon viel gefragt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich Ihnen noch erzählen kann. Und nochmal, möchte ich nochmal das fragen. Gibt es in Ihrer Familiengeschichte wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Sie Na, haben wie? gesagt, Mutter und Ihr Vater leiden unter Bluthochdruck und Blutfettwerte. Ja, das haben wir, also das haben wir alle. Das ist Ne? alles. Aber sonst wüsste ich nicht, dass da noch irgendjemand was hat. Ja, ich meinte das. Und ich möchte noch das fragen. Haben Sie regelmäßige Periode? Ja, also das funktioniert ziemlich gut, ja. Vielleicht es gibt eine Möglichkeit für Schwangerschaft. Nee, also das ist Nee. ausgeschlossen. Ja, also ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man schwanger ist. Ich habe zwei Kinder, also das, nee, das ist gänzlich anders, ja. Ja, sie haben zwei Kinder und die beiden sind gesund. Ja, zum Glück. Und sie haben gesagt, dass sie Heuschnupfen haben. Und gibt es noch bekannte Allergien bei Ihnen? Nicht, dass ich wüsste. Also das Einzige, was mir mal aufgefallen oder was je aufgefallen ist, dass ich halt im Frühling, wenn so die Haselnüsse blühen und so, dann oder auch bei den Birken, dann habe ich ordentlich Schnupfen und habe dann auch mal so trennende Augen und rote Augen und so. Und das geht dann aber wieder weg, wenn die große Zeit der Pollen dann vorbei ist. Ja, das war alles von mir. Okay. Vielleicht Ja. einige Frage zu stellen vergessen, aber ich weiß nicht jetzt. Ja. Wie geht denn jetzt weiter? Was kann man denn gegen die Bauchschmerzen tun? Ja, Sie haben gesagt, ihr habt nicht gefragt, Stahl, die schmeißen gern wohin aus, aber Sie haben gesagt, dass strahlt aus Rückenseite. Ja, also rundherum tut das überall weh, ja. Aber was kann man denn jetzt dagegen tun? Woran liegt es denn, dass ich diese Bauchschmerzen habe? Für die Bauchschmerzen haben Sie Ibuprofen eingenommen? Ja, aber ich kann doch jetzt nicht immer Ibuprofen nehmen. Was ist denn der Grund für die Schmerzen? Achso, Sie haben gefragt. Wir müssen, um richtige Diagnose zu stellen, erst einmal einige Untersuchungen durchführen. Danach können wir alles klar erzählen. Okay. Und wir brauchen einige Laborwerte und oder falls notwendig ist, Ultraschall können wir durchführen und natürlich körperliche Untersuchung muss ich jetzt anfangen. Das machen wir Und jetzt danach können gleich. wir. Ja, gut. Ja, und danach muss ich mit meiner Chef über ihre Station besprechen. Und kann ich Ihnen Therapie danach einleiten? Ah, okay. Gut. Ja, möchte jemand Möchte jemand Fragen stellen? Fragen stellen? Ich bin total genervt von dem Echo. Manchmal ist es, manchmal nicht. Gut, aber möchte Ja. jemand Fragen stellen? Zusätzliche Fragen. Wollen Sie schon ins Arzt-Arzt-Gespräch einsteigen? Ja, Gut. wir können anfangen. Ich kann langsam sein, aber ja, ich möchte anfangen. Guten Tag, Frau Chefärztin, oder ich möchte Ihnen heute unsere gemeinsame Patientin, Frau Petra Franke, 42 Jahre alt und 173 cm. Und 80 Kilogramm. Sie stellte sich bei uns wegen seit gestern Nachmittag Bestehende Bauchschmerzen mit Astschütteln in den Rücken und in oberen Bereich vor. Und die Patienten berichtet, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten ist, plötzlich und nach dem Essen aufgetreten ist. Sind, die Schmerzen überall. Die Schmerzen sind nach dem Essen plötzlich und ja, aufgetreten sind. Nach dem Patienten die Schmerzen nach dem Essen vom Kartoffelsalat und aufgetreten sind. Die Schmerzen ist dauerhaft. Die begleitenden Symptome sind Schwitzen und Übelkeit. Die Patienten klagte über noch drückende Schmerzen und die Schmerzen nach Eingabe vom Ibuprofen sind besser geworden. Sie hat die ähnliche Beschwerden vor 4 Tagen noch gehabt. Und die Schmerzintensität wurde mit 8 von 10 bewertet. Ui. Nach der Fragen über Fieber und Nachtschweiß sowie Appetitlosigkeit wurden verneint. Und begleitend hat sie Blähungen. In der Krankengeschichte bestehen arterielle Hypertonie sowie Hyperlipidämie seit 4 Jahren und sie leidet an Migräne seit langem. Vor Operationen sind bei ihr als Kindheit In der Kindheit. ja, in Kindheit Handgelenkoperation bekannt. Ich habe es so verstanden. Okay, Und sie reagiert allergisch auf Haselnussblüten sowie Birke, die sich mit Konjunktivitis reagiert. Sie leidet unter Heuschnupfen und in Bezug auf Medikation nehme sie regelmäßig einige Medikamente wegen arterielle Blutdruck und Hyperlipidämie ein, aber nicht erinnerlich. Und die Medikamentenliste ist nicht dabei. okay, hat sie nicht mit. Mit ihm, mit ihr, ja. Und sie rauche ein Schachtel Zigaretten am Tag und trinke 2 Flaschen Bier. Und sie konsumiere nicht oder keine Drogen. In der Familiengeschichte bestehen Bei der Mutter sowie bei dem Vater Blut Hochdruck, arterielle Hypertonie, Hyperlipidämie auch. Der Bruder leidet an Zirrhose, da er viel getrunken hat oder viel trinke. Und sie hat zwei gesunde Kinder. Sie hat keine Haustiere, sie ist verheiratet und sie arbeitet im Labor. Und ja, die analytischen Angaben deuten am ehesten auf eine ein Unkursventrikel hin. Differentialdiagnostisch kommen eine Cholelithiasis und eine Pankreatitis in Betracht. Und was machen Sie diagnostisch mit der Patientin? Diagnostisch? Können Sie bitte wiederholen? Was machen Sie diagnostisch mit der Patientin? Ja, erst einmal, wir haben körperliche Untersuchungen durchgeführt. Und bei der wir kontrollieren bei der Palpation, ob sie Druckschmerz hat und über Epigastrium besonders. Und wir können nochmal noch auch bei der Palpation Murphys Zeichen kontrollieren, was auf eine Appendizitis hinweist. Und Inspektion und Palpation-Inspektion und Perkussion können wir überprüfen. Und danach können wir im Labor kleines Blutbild, Kreatinin sowie Elektrolyte, Leberwerte besonders wichtig und Pankreasenzyme sowie CRP-Wert, Amylase und Lipase müssen wir kontrollieren. Und Abdomen-Sono können wir durchführen. Das ist Goldstandard. Und können wir mit bei der Verdacht auf Ulkusventrikel eine Endoskopie durchführen Würde man machen, ja. und natürlich Urea-Schnelltest Urea-Schnelltest Ureasische auf HP. für Helicobacter pylori können wir überprüfen. Und Ja. ja, RCP vielleicht, Wenn sich da der wenn Verdacht in der Richtung geht. sind, können wir RCP und wenn wir mit Verdacht auf Cholelithiasis, können wir noch RCP durchführen. Okay, gut. Ja, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was mit Ihrer Patientin, ist. Wir gucken sie uns nachher noch zusammen an, wenn Sie alle Ihre Laborwerte und Ihre Untersuchungsergebnisse beieinander haben. Ja? Gut. Okay. Ich versuche jetzt ganz vorsichtig mit ein bisschen Abstand zu sprechen, schön leise. Dann geht es, glaube ich, ohne Echo. Nee, nicht ganz. Können Sie mich verstehen? Ja, So? gut. Gut. Ja, was mir aufgefallen ist, Sie machen extrem oft E. Das ist signifikant mehr als normal. Wir machen es alle, klar, aber Sie machen es ungefähr nach jedem zweiten Wort. Und das ist anstrengend zuzuhören. Und also ich gebe ja zu, dass wir jetzt heute unter diesen technisch etwas schwierigen Bedingungen sicherlich eingeschränkte Möglichkeiten hatten. Aber das ist wirklich, versuchen Sie da ein bisschen dran zu arbeiten. Und Sie hatten auch nicht Ja. so einen ganz stringenten Plan, nach dem Sie vorgegangen sind, Gegangen sind. sondern Sie hatten, ja, Sie haben manchmal Sachen, die die Patientin schon gesagt hat und wo Sie auch schon gefragt hatten, erneut gefragt. Zum Beispiel Zum Beispiel. die Verdauungsbeschwerden haben Sie nochmal nachgefragt, obwohl sie das vorher gesagt hat. Und auch ja, mit dem Fieber, da haben Sie das haben Sie auch noch ein zweites Mal nachgefragt. Da hatte sie schon gesagt, dass sie in der Nacht geschwitzt hat. Ne? Also, Also, das wäre schon gut, das wenn wäre Sie, schon gut. wenn Sie das, was der Patient Ihnen sagt, registrieren und nicht noch ein zweites Mal nachfragen. Und Entschuldigung, es ging aber auch ein bisschen durcheinander mit. Gut, also wir versuchen mal weiter. Ja, also ja, also wir waren ein bisschen durcheinander bei den Fragen. Es kamen viele Sachen dann so also unmotiviert nochmal an einer anderen Stelle wieder. Und Sie waren auch in den Fragenformulierungen nicht so ganz sicher. Sie haben also nicht so fest formulierte Fragen gehabt. Und schwächer war das dann noch im Arzt-Arzt-Gespräch. Die Formulierung, da sind sie auch nicht sehr stringent vorgegangen, sondern haben so ein bisschen die Informationen hier und da eingestreut. Ich weiß nicht, wie Sie sie notiert haben oder so, aber Sie haben nicht so ein schönes durchgehendes Bild gezeichnet. Die Patientin hat eigentlich ja ziemlich konkret ihre Beschwerden geschildert. Sie hat gesagt, sie hat Bauchschmerzen, und zwar im Oberbauch, die strahlen in den Rücken rein, und sie hat mehrfach gesagt, die Schmerzen gehen rundherum. Ja, da müsste eigentlich schon mal so ein Lämpchen aufleuchten. Und die Schmerzen sind sehr stark. Sie sind postprandial aufgetreten. Auch der Fachbegriff wäre natürlich ganz gut. Und die wurden leicht gelindert durch Einnahme von Ibuprofen. Aber es gab eben diese Nebenerscheinungen oder Begleitsymptome wie Übelkeit und Meteorismus und Inappetenz, Schlafstörung, Insomnie wegen der Schmerzen. Und sie hat nachts geschwitzt. Und da haben sie gesagt, nö, hat sie alles verneint. Hat sie aber nicht. Sie hat gesagt, sie hat geschwitzt in der Nacht. Ja. Und ja, das war diese Geschichte. Dann die Familienanamnese war richtig. Also Vater und Mutter beide mit Hochdruck und Hypercholesterinämie, Bruder mit der Leberzirrhose, und bei der Patientin selber, die Vorerkrankung haben sie auch richtig geschildert, die Voroperation, sie hat gesagt, sie hat die Mandeln rausbekommen. Also Tonsillektomie, nicht Handgelenk. Also ein Hörfehler, der bestimmt jetzt den technischen Problemen geschuldet ist. Ja. Und genau, die Medikamente, da wusste sie den Namen nicht. Das ist richtig. Und so, was mir ein bisschen gefehlt hat, war im Arzt-Arzt-Gespräch, dass sie erwähnt hätten die gürtelförmigen Schmerzen. Und da sind wir auch schon fast bei der Diagnose. Sie haben das als Differentialdiagnose angegeben. Es ist eine Pankreatitis und kein Ulcus ventriculi. Ja, sie hat die Schmerzen sehr starken Schmerzen und hat die eben angegeben im Oberbauch und gürtelförmig. Das ist also nach der Schilderung wird es hier als Pankreatitis eingestuft. Aber Sie haben das ja als Differentialdiagnose auf alle Fälle mit erwähnt. Und ja, sonst wüsste ich eigentlich nicht, was wir noch zu der Geschichte sagen konnten. Ja, als Maßnahmen, das haben Sie so ein bisschen geschwommen. Erst haben Sie gesagt, ich habe die Patientin untersucht, aber wir machen ja eigentlich immer erst die Anamnese, dann haben wir unser Arzt-Arzt-Gespräch und dann haben Sie die Untersuchung. Und dann ist ja immer die Frage, welche Untersuchungsschritte machen Sie? Und klar, das haben Sie schön beschrieben, dass Sie palpieren, dass Sie also abhorchen die Patientin und dann natürlich hinterher die Laborwerte und danach die Sonografie machen. Das ist klar. Und natürlich in dem Fall, dass es sich auf eine Gallenblasengeschichte hin orientiert, wäre die ERCP das richtige Mittel. Beim Ulcus ventriculi wäre, was Sie genau richtig gesagt haben, die Helicobacter-Diagnose wichtig gewesen. Und jetzt hier in diesem Fall, ja, da kann man eigentlich überwiegend symptomatisch behandeln, dass man die stationär aufnimmt und ihre sehr krassen Schmerzen behandelt. Und dann muss man halt gucken, dass man die Entzündung in der Bauchspeicheldrüse wegbekommt. Ja, was mir aufgefallen ist, dass Sie grammatikalisch häufiger mal in der Satzreihenfolge kleine Fehler machen. Und zwar diese berühmte Geschichte, dann ich habe, ja, später wir machen. So, das Verb steht an zweiter Stelle. Das ist sehr, sehr schwierig, das konsequent durchzuziehen. Und ich weiß nicht, ob Sie noch mal Lust haben, Ihr Anamnesegespräch noch mal anzuhören. Es waren wirklich mehrfach diese Fehler drin. Und ich kann jetzt nicht an jeder Stelle sagen, wo das war. Aber das ist mir schon sehr stark aufgefallen. Was habe ich noch? Und irgendwann einmal habe ich auch irgendwie einen Grammatikfehler direkt korrigiert, weil es mir aufgefallen ist und ich es so nicht stehen lassen wollte. Aber ich habe mir das jetzt nicht extra notiert. Also es sind sprachliche Unsicherheiten durchaus noch da. Die werden Sie wahrscheinlich jetzt in der Kürze der Zeit nicht abstellen können. Aber versuchen Sie ein bisschen, sich nochmal klar zu machen, dass Sie ein bisschen vorformulierte Sätze machen. Ja, insbesondere bei der Befragung, da ist es ja einfach. Ja, da sind Sie derjenige, der das Heft in der Hand hat, das Gespräch leitet. Und da können Sie Fragen schon ein bisschen im Geiste vorformulieren oder auch für sich zu Hause vorformulieren und die mehr oder weniger regelmäßig in dieser Form abfragen. Und natürlich kann man diese Vorformulierung auch dann für den Bericht sich vorbereiten, dass man gewisse Beispielsätze quasi hat, wie man etwas schildert, dass man also sagt, die familiäre Anamnese ergab das und das. Und ja, das ist mir aufgefallen. Sie haben gesagt, Frau Franke ist eine 42-jährige Patientin, 1,73 und 80 Kilo. Also 1,73 groß und 80 Kilo schwer. Also das Gewicht beträgt 80 Kilo, sie ist 1,73 Meter groß. Das sollten Sie sicherlich noch mit dazu sagen. Das hatte ich mir hier noch unterkringelt. Ja, also ein bisschen besser vorformulieren, Ja, damit sie damit sie grammatikalisch richtige grammatikalisch. Sätze haben. Ja? Und ein bisschen stringenter den Fragenkatalog durchgehen und darauf achten, was der Patient Ihnen schon gesagt hat. Das ist eigentlich jetzt so meine Botschaft für Sie. Ne? Okay. Ansonsten muss ich mich entschuldigen für die schlechte Qualität und für diese, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde nochmal mich erkundigen bei Leuten, die sich mit Zoom-Konferenzen auskennen, ob es irgendwie einen super Tipp gibt. Ein bisschen besser war es aber jetzt, nachdem ich das leiser gestellt habe, oder? Dr. Pupil, war es ein bisschen besser? Ja, es wäre besser, wenn alle Mikrofone ausschalten, wäre besser. Aber ich glaube, die Problem ist Ich kann Sie wahrscheinlich. jetzt fast nicht mehr verstehen, ganz ehrlich Wahrscheinlich. gesagt. Ich glaube nicht Ihre Lautsprecher oder Mikrofon Probleme. Andere Kollegen manchmal gibt es Problem. Ja, das war ja mein Verdacht, dass irgendjemand sein Mikro anhat, es so eine Rückkopplung gibt. Ne? Aber wie auch immer. Gut, also ich hoffe, dass diese Probleme beim nächsten Mal dann nicht mehr auftreten. Wenn Sie mögen, Sie.